Okay, people, good morning, good morning, good morning. Okay, Leute, guten Morgen, guten Morgen. What a beautiful song. Was für ein schönes Lied. I just always change the words a little bit. Ich tausche nur einfach die Worte ein bisschen. We had a little technical problems today. Wir haben ein paar technische Probleme. YouTube and the internet cut off on the Instagram, but we're back. Der Ton auf YouTube und das Internet bei Instagram fiel aus, aber wir sind zurück. So if you, Marcela, digita, se som não tá arrumado, eles têm que voltar para Instagram. Ou já tá arrumado? Não, vai ter que ir para Instagram mesmo. Ok. Você consegue digitar? Ou quem vai fazer esse cara? Sim, eu mando. Tá bom, só digita, por favor, para Instagram. Ok, we are going to start. Ok, wir werden anfangen. YouTube doesn't work today, the sound doesn't work, whatever. Então, YouTube funktioniert heute nicht, der Ton funktioniert nicht, egal. We are trying to get it fixed, but we can't. Wir versuchten es zu reparieren, aber es klappt leider nicht. Alright, so here is what we decided to do today. Heute haben wir Folgendes geplant. We decided to do a live where I'm not going to teach. Wir machen ein Live, bei dem wir nicht lernen werden. We are going to just do release prophetic words and pray for people to be healed. Wir werden nur prophetische Worte freisetzen und für Menschen beten, dass sie geheilt werden. So before I started, I will just share a few words. Doch bevor ich anfange, werde ich einfach ein paar Dinge weitergeben. The Bible is very clear. Die Bibel ist sehr klar, that Christians are supposed to speak prophetic words. Dass Christen prophetische Worte sprechen sollen. The Bible is so clear. Die Bibel ist ganz klar. Everybody can prophesy. 1 Corinthians 14, 31. Jeder kann prophezeien. 1. Korinther 14, 31. 1431. So what is a prophecy? Was ist also eine Prophetie? A prophecy is you hear from God. Bei einer Prophetie hörst du von Gott. And then you speak that. Und dann sprichst du das aus. So that's what I've been doing for about 40 years to train people to hear from God and speak these words to others. Das mache ich seit 30 Jahren. Ich trainiere Menschen, von Gott zu hören und diese Worte zu anderen zu sprechen. Ouvir a Deus e liberar essas palavras. So that's what we will do here today. Und das machen wir heute. If any prophetic word, wenn irgendein prophetisches Wort, Gracie und will release today, das Gracie und ich heute freisetzen, if it speaks to you, wenn es zu dir spricht, say, then what you have to do, dann musst du Folgendes tun. Okay. You have to just take this into your heart, nimm es in dein Herz und sage, danke Gott, dass du das zu mir gesprochen hast. And then you have to believe this in your heart for it to happen. Und dann musst du in deinem Herzen glauben, dass es passiert. I was speaking to Debbie this morning. Ich habe heute Morgen mit Debbie gesprochen. And I said, even if Jesus appears before you and speaks audibly. Und gesagt, selbst wenn Jesus vor dir auftaucht und hörbar redet, verändert es dein Leben nicht, solange du nicht danach handelst. Remember that. Denk daran. Because there are so many Christians, they want one more prophetic word, but never act on anything God says. Denn es gibt so viele Christen, die immer noch ein prophetisches Wort wollen, aber nie nach dem handeln, was Gott sagt. So that does not help you. Und das hilft dir nicht. Amiga, você acha que talvez esse raio começa de novo para mudar alguma coisa? Pode ser, posso tentar de novo. Tá bom. Okay, let's go. Okay, fangen wir an. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier mit uns bist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du Menschen liebst und dass du es liebst, zu Menschen zu sprechen. Wir stellen uns dir heute zur Verfügung, damit du durch uns zu diesen wunderbaren Menschen reden kannst. Wir vertrauen dir, dass du übernatürliche Manifestationen freisetzen wirst. Prophetische Worte und auch übernatürliche Heilungen. Thank you, Jesus. Danke, danke, danke, Jesus. Alright, let's go. Okay, fangen wir an. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Gut, Ladies first, sprich bitte keine langen Sätze, damit ich übersetzen kann. Ich habe ein prophetisches Wort für einen Mann. Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. I have a prophetic word for a man. He is between 30 and 40 years old. Und die letzten beiden Jahre waren die schwierigsten Jahre in deinem Leben. Du hast das Gefühl, als ob eine Dunkelheit über dir ist und über deiner ganzen Einstellung. You have this feeling like there is a darkness over you and over all of your attitude. Du versuchst immer mehr alles richtig zu machen, aber nichts verändert sich. Du kommst immer wieder an denselben Punkt zurück. The more you're trying to do everything right, nothing changes. You always come back to the same. Und das hat dich verändert und zu einem ganz anderen Mann gemacht, als du früher warst. Heute bist du ein bitterer Mensch und sehr unglücklich. Während einem langen Zeitraum hast du versucht, Dinge richtig zu machen, aber du konntest es nicht tun. Du bist immer wieder in die alten Gewohnheiten zurückgefallen. Jahrelang bist du in die Kirche gegangen, weil du dachtest, das wird dich verändern. Du wirst dort mit Menschen sein, die dir helfen, dich zu verändern. For many years you went to the church because you thought this is going to change you, you will be with the people that will help you to change. Aber die Veränderung war nur äußerlich und innerlich hast du diese Veränderungen nie gespürt. The changes were only external and internally you never felt these changes. Aber ich höre, wie Gott sagt, dass er dir helfen will und alles wird richtig und nichts wird mehr falsch sein. But I hear God saying that he wants to help you and everything will be right and nothing will be wrong. Du brauchst nur eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist und diese Erfahrung wird ein Gefühl und einen tiefen Durst in dir wecken, dass du immer mehr willst. You only need one experience with the Holy Spirit and this experience will create a sensation in you and a deep thirst that you always want more. Ich spüre, dass der Herr sagt, all diese Dunkelheit und all das Durcheinander ist nichts anderes, als dass er in deinem Leben fehlt. All of this darkness and all of this mess is nothing else but he is missing in your life. Und ich sehe heute, dass der Heilige Geist die Dunkelheit wegnimmt und Licht in dein Leben bringt. But I see today that the Holy Spirit is taking all of the darkness away, bringing light to your life. Aber es ist notwendig, dass du ihm erlaubst, dass er wirken kann und dass er derjenige ist, der das in den nächsten paar Tagen machen kann. In den nächsten 12 Tagen wird der Heilige Geist die Menschen anschauen und sie dir zeigen, damit sich deine eigene Wahrnehmung ändern kann. So in the next 12 days, the Holy Spirit will look at the people and he will show you so that your own perception can change. Wenn du die Leute heute anschaust, wirst du zornig über sie sein und Hass über die Person empfinden. So when you will look at these people that today you feel angry about and you have hatred towards them. Er wird dir zeigen, wie er diese Personen sieht und wie er dich liebt. He will show you how he sees these people and how he loves you. Denn heute empfindest du, dass niemand um dich herum dich liebt, sich für dich interessiert und wirklich auf dich achtet. Today you feel that nobody around you loves you, cares about you. And really pays attention to you. Aber das ist eine verdrehte Sichtweise. In Wirklichkeit bist du sehr geliebt und du bist vielen Menschen sehr wichtig. In reality, you are very loved and very cared for by many people. In den nächsten Tagen wirst du sehen, wie Gott möchte, dass du dich in deinem Leben verhältst. The next days you will see the way that God wants you to act in your life. Und plötzlich wirst du sehen, dass dein Leben Sinn macht und er wird dir auch helfen, damit du anderen Menschen helfen kannst, ihr Leben zu verändern. And suddenly you will see that your life makes sense and he will also help you so that you can help other lives to be changed, to be transformed. 12 Tage lang musst du dem Herrn erlauben, dass er durch dich schauen darf, damit er dir die Wahrheit zeigen kann. Permit the Lord that he will look through you and that he will show you the truth. Okay, I have a guys. Let me explain something to you about the prophetic. Okay, Leute, lasst mich euch etwas über das Prophetische erklären. Although Gracie said very specifically, it's a man between 30 and 40. Obwohl Gracie sehr spezifisch gesagt hat, dass es ein Mann zwischen 30 und 40 ist. If anybody in this place right now or later when it's recorded is watching this. Wenn irgendjemand jetzt oder später, wenn es aufgezeichnet ist, das anschaut. And you were not. A man between 30 and 40, but a woman between 50 and 60, for instance. Und kein Mann zwischen 30 und 40 ist, sondern zum Beispiel eine Frau zwischen 50 und 60. But if the word does speak to you, aber wenn das Wort zu dir spricht, you can still take it. Kannst du es trotzdem nehmen. Because the Holy Spirit can speak to one person, but he is God, he can do whatever he wants to. Denn der Heilige Geist kann zu einer Person sprechen, aber er ist Gott. Er kann tun, was immer er will. Take the same word and apply for anybody that he chooses to speak to. Er kann dasselbe Wort nehmen und es auf jeden anwenden, zu dem er gerne sprechen möchte. Not saying, oh, I like this word. That's cute. I'll take it. Not saying that. Ich sage damit nicht, oh, mir gefällt das Wort. Das ist nett. Ich nehme es. Das sage ich nicht. But I'm saying that if it speaks to you through the Spirit of God, then you can apply it. Sondern ich sage, wenn es zu dir durch den Geist Gottes spricht, dann kannst du es anwenden. I also have a prophetic word for somebody. Ich habe ebenfalls ein prophetisches Wort für jemanden. And, here's what God is saying. Und Gott sagt Folgendes. Yeah. You started out on a certain journey, believing that you were following God. Du hast dich auf eine bestimmte Reise begeben und geglaubt, dass du Gott folgst. And after you began this journey, believing that you did what God wanted you to do. Und nachdem du diese Reise begonnen hast, weil du glaubtest, dass Gott das von dir wollte, suddenly it looks like everything went wrong. Sieht es plötzlich so aus, als ob alles schief läuft. And you begin to doubt yourself and doubt if you've heard God. Und du beginnst an dir selbst zu zweifeln und zu zweifeln, ob du Gott gehört hast. And the Lord is saying to you this. Und der Herr sagt dir dies. You heard the right thing, but you interpreted it in the wrong way. Du hast das Richtige gehört, aber du hast es auf die falsche Weise interpretiert. The right thing. Você ouviu a coisa correta, but you interpreted it wrong. Mas você interpretou isso de forma errada. And what you interpreted wrong is the timing. Was du falsch interpretiert hast, ist das Timing. You thought, because God said it, you have to do it immediately. Du dachtest, weil Gott es gesagt hat, musst du es sofort tun. But God is saying to you, aber Gott sagt zu dir, it's the right thing, but the wrong timing. Es ist das Richtige, aber zur falschen Zeit. So I want you to be patient. Deshalb möchte ich, dass du geduldig bist. I don't want you to reject it. Ich möchte nicht, dass du es zurückweist. The thing that you started to do. Die Sache, die du begonnen hast zu tun, I want you to simply let it go for now. Aber ich möchte, dass du es im Moment einfach loslässt. And wait for the perfect time at the perfect moment. Warte einfach auf den perfekten Zeitpunkt und perfekten Moment. Und du wirst in deinem Herzen wissen, jetzt ist die Zeit. Also lass nicht zu, dass dein Herz frustriert wird wegen dem Timing. Rest in the Lord and start to say thank you. Ruhe im Herrn und fang an, Danke zu sagen. And you will see your heart will be aligned with His purposes. Und du wirst sehen, dein Herz kommt in Übereinstimmung mit Gottes Absichten. I also see that the Lord is healing somebody. Ich sehe auch, dass der Herr jemanden heilt. So, there are people right now and some right now and some actually will watch this later. Es gibt hier Menschen, einige schauen das jetzt an und andere später. But there are people that have a terrible problem with the digestive system. Es gibt hier Menschen, die schreckliche Probleme mit ihrem Verdauungstrakt haben. So, you know, there are some people who can eat very little. Es gibt Personen, die nur sehr wenig essen können. I mean, almost everything you eat causes you terrible problems. Fast alles, was du isst, verursacht dir schreckliche Probleme. It's actually a mixture of allergies and problems in the digestive system. Es ist eigentlich eine Mischung aus Allergien und Problemen mit dem Verdauungstrakt. The Lord is saying to you, und der Herr sagt zu dir, my power of my Holy Spirit is going to heal you right now. Die Kraft meines Heiligen Geistes wird dich hier und jetzt heilen. So go ahead and put your hands on your stomach, your digestive area. Also leg deine Hände auf deinen Bauch, auf deinen Verdauungstrakt. Relax. Entspann dich. Relaxe. And let's release the healing power. Und lass die Heilungskraft freigesetzt werden. Holy Spirit, I thank you that you love these people so very much. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du diese Person so sehr liebst. Holy Spirit, I thank you that your power is present right now. Heiliger Geist, ich danke dir, dass deine Kraft jetzt gegenwärtig ist. Lord, I rebuke every spirit of infirmity. Ich weise jeden Geist der Krankheit zurück. I command you to let the people go. Ich befehle dir, die Menschen freizulassen. I command all allergies to completely disappear. Ich befehle allen Allergien vollkommen zu verschwinden. And I command your digestive system to be restored. Und ich befehle deinem Verdauungstrakt wiederhergestellt zu sein. Be healed right now. Sei geheilt, hier und jetzt. And Jesus, we thank you for this miracle. Und Jesus, wir danken dir für diese Wunder. Ich habe ein Wort für eine Person, deren Leben in den letzten Monaten keinerlei Sinn ergeben hat. I have a word for a person that their life didn't make any sense in the last few months. Du hast das Gefühl, dass du aufwachst und jeden Tag immer noch müde ins Bett gehst. Es fühlt sich an, als ob nichts in deinem Leben mehr Sinn macht. You have the sensation that you wake up and every day you go to bed even more tired. It feels like nothing makes sense anymore in your life. Stundenlang denkst du jeden Tag nach, wie kann ich mein Leben beenden, denn mein Leben macht keinen Sinn mehr. Hours you spend day thinking, how can I finish my life? Because my life doesn't make any sense anymore. Aber ich sehe, dass der Herr sagt, du hast deinen Fokus auf die falschen Dinge gelegt. Du hast den Fokus von den richtigen Dingen weggelenkt und allen Fokus auf dich selbst gelegt. Focus on the wrong things. You've taken the focus from the right things and put all the focus on yourself. Für kurze Zeit in deinem Leben konntest du ihn anschauen und sahst seine Liebe und seine Gnade in deinem Leben. Aber dann hast du plötzlich auf dich geschaut und du sahst all deine Probleme und all deine Unvollkommenheit und du hast aufgehört auf ihn zu schauen. Suddenly you began to look at yourself and you saw all of your problems and all of your imperfections and you stopped looking at him. Aber ich sehe, dass alles, was du aus dir selbst heraus tun kannst, so limitiert ist im Vergleich zu dem, was er für dich tun kann. See that everything that you could do by yourself is so limited in comparison to what he can do for you. Seit du ein kleines Kind warst, hast du gewusst, dass du für größere Dinge geschaffen wurdest. Since you've been a little child, you have known that you've been created for greater things. Du hattest immer das Gefühl, dass etwas Großes, etwas Einzigartiges passieren wird durch dich. You always had the sensation that something great, something unique is going to happen through you. Und ich höre, wie der Herr sagt, dieser Moment ist gekommen. And I hear the Lord say, that moment arrived. Aber du musst den Fokus auf die richtigen Dinge legen und das ist er. Schau auf alles, was er für dich tun kann. Okay. But you have to put the focus on the right things, which is him, and look at everything that he can do for you. Er wird dir den wahren Sinn deines Lebens zeigen. He's going to show you the true sense of your life. Und du wirst spüren, er ist der Einzige, der all diese Leere und all die Löcher füllt, die du in all diesen Jahren gespürt hast. And you will feel that he is the only one who will fill all this emptiness and all the holes that you've had over all these years. Aber damit das passiert, musst du dich auf ihn fokussieren. In order for this to happen, you need to focus on him. Und du musst dich auch mit Menschen umgeben, die ebenfalls in ihm glauben. And also need to surround yourself with the people that also believe in him. Denn die ganze Zeit über, als du dich isoliert hast und in deinem Selbstmitleid geblieben bist, because the whole time where you isolated yourself and you stayed in the self-pity, hast du aufgehört, ihn zu hören? Du hast deine Sicht auf das Übernatürliche und auf den Heiligen Geist blockiert. You stopped to hear him like you've blocked the vision of the supernatural and the Holy Spirit. Aber ich sehe, dass der Heilige Geist immer mit dir war. But I see that the Holy Spirit was always with you. Er war immer bei dir und gerade jetzt ist er mit dir und er sehnt sich danach, dass du ihn wieder hörst. You know what I mean? He was always with you and right now he's with you and he's desiring, he's longing for the moment where you can hear him again. Der Moment ist gekommen und das ist abhängig von deiner Einstellung, dass du aufhörst, auf dich zu schauen und anfängst, auf Jesus zu schauen. Depends on your attitude, where you stop looking at yourself and start looking at Jesus. In dem Moment, in dem du das tust, wirst du sehen, es wird sehr schnell passieren. As you will see, it's going to happen very quick. Das Leben wird zurückkommen und es wird wieder durch dich fließen. Life is going to come back and it's going to flow again through you. I see a person, but I think there are probably several people that this applies to. Ich sehe eine Person, aber ich denke, dass es wahrscheinlich mehr Leute gibt, auf die das zutrifft. And these people have a huge longing for the supernatural. Diese Personen haben eine riesige Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. And you began to go into that direction. Und du hast angefangen, in diese Richtung zu gehen. And I see that some of you even begin to experience some miracles. Und ich sehe, dass einige von euch sogar angefangen haben, ein paar Wunder zu erleben. But then so many things discouraged you. Aber dann haben dich so viele Dinge entmutigt. I see that the devil used people very strategically in some of your lives. Ich sehe, dass der Teufel bei einigen von euch ganz strategisch Menschen benutzt hat. Muito estrategicamente na sua vida. And he placed them next to you and he put words into their mouth which they spoke. Er hat sie neben dich gestellt und Worte in ihren Mund gelegt, die sie ausgesprochen haben. And these people, without them even knowing it, were used by the devil. Und ohne es zu wissen, wurden diese Menschen vom Teufel benutzt. They were not bad people. Es waren keine schlechten Menschen. They didn't even know that they were speaking the words that the devil put into them through thoughts. Sie wussten noch nicht einmal, dass sie die Worte aussprachen, die der Teufel durch Gedanken in sich hineingelegt hat. And you began to listen to these words. Und du hast angefangen, auf diese Worte zu hören. Opened your heart to these words. Du hast sogar dein Herz für diese Worte geöffnet. And doubt began to enter into your heart. Und Zweifel haben angefangen, in dein Herz hineinzukommen. The miracles stopped. Und plötzlich hörten die Wunder auf. And you believed more the doubts and the lies of the devil than what God has already said. Und du hast dem Zweifel und den Lügen des Teufels mehr geglaubt als dem, than what God said. Was Gott bereits gesagt hat. And the Lord is saying to you. Der Herr sagt zu dir. It is very easy to get you back to a supernatural lifestyle. Es ist ganz leicht, wieder zurück in einen übernatürlichen Lebensstil zu kommen. Very easy. Sehr leicht. Close your heart to the lies. Verschließe dein Herz vor den Lügen. Ich zeige euch sehr praktische Schritte, die der Heilige Geist mir gerade zeigt. Close your heart to these lies. Verschließe dein Herz vor diesen Lügen. No more accept them. Akzeptiere sie nicht mehr. Throw them out of your heart. Schmeiß sie aus deinem Herzen heraus. Position yourself before the Lord. Positioniere dich vor dem Herrn. And say, God, I'm here. Und sage, Gott, hier bin ich. To walk in the supernatural. Um im Übernatürlichen zu leben. You will begin to see how the truth of God is going to flood your heart. Und du wirst anfangen zu sehen, wie Gottes Wahrheit beginnt, dein Herz zu durchfluten. And suddenly you will see miracles start to happen again. Und plötzlich wirst du erleben, wie wieder Wunder passieren. And also I see somebody who's been praying so much for God's provision. I mean, so much. Und ich sehe auch jemanden, der so viel gebetet hat um Gottes Versorgung, so viel. And this is for a whole bunch of people. Und das ist für eine ganze Reihe von Leuten. So was. But I see one specific person also. Aber ich sehe auch eine bestimmte Person. This one specific person has made a very bad financial decision. Diese eine Person hat eine sehr schlechte finanzielle Entscheidung getroffen. It caused a mess in your life. Und es hat Chaos in deinem Leben angerichtet. Now you've been praying and praying and praying for God to help you fix it. Und nun hast du gebetet und gebetet, dass Gott dir hilft, das zu lösen. So you have literally run around like a crazy person trying to find a way out. Du bist buchstäblich wie ein Irrer herumgerast und hast nach einem Ausweg gesucht. And I see the Lord coming into your life with his truth. Und ich sehe, wie der Herr in dein Leben kommt, der die Wahrheit ist. And the Lord saying, through the terrible decision that you've made. Und der Herr sagt, trotz dieser schrecklichen Entscheidung, die du getroffen hast, which has caused a really bad financial mess, die wirklich ein schlimmes finanzielles Desaster angerichtet hat, I'm not condemning you, verdamme ich dich nicht. But I am showing you your heart. Aber ich zeige dir dein Herz. Because your wrong decision came from your heart. Denn deine falsche Entscheidung kam aus deinem Herzen. And the Lord is saying, what you think as a mess, I see as an opportunity. Und der Herr sagt, was du als Desaster betrachtest, sehe ich als Chance. But it has been so hard for you to honestly confront your own heart. Aber es ist so schwer für dich, ehrlich dein eigenes Herz zu konfrontieren. Because with the wrong heart beliefs are so many fears connected. Denn mit den falschen Herzüberzeugungen sind so viele Ängste verknüpft. So you've been making many decisions that were based on fear. Deshalb hast du viele Entscheidungen getroffen, die auf Angst basieren. And the more you make this decision, the worse your life gets. Und je mehr du diese Entscheidungen triffst, desto schlimmer wird dein Leben. And God is saying, I'm not condemning you ever. Und Gott sagt, ich verdamme dich niemals. Ich zeige dir dein Herz, weil ich dich so sehr liebe. Ich sehe, wie nicht Jesus, sondern Gott, der Vater, neben dir steht und weint. Er weint und sagt, mein Kind, siehst du nicht, wie sehr ich dich liebe? Você não vê realmente o quanto eu te amo? Don't you see that if you trust me, you will actually prosper? Siehst du nicht, wenn du mir vertraust, dann wirst du tatsächlich vorankommen. But the fears in your heart shout much louder than you can hear the love of the Father. Aber die Ängste in deinem Herzen rufen viel lauter, sodass du den liebenden Vater nicht hören kannst. Try to let go of this fear, but you never could. Aber du hast versucht, diese Ängste loszulassen, aber du konntest es nicht. But the Lord is saying, aber der Herr sagt, I don't want you to see the mess of your wrong decisions. I want you to see the opportunity to see your heart. Ich möchte nicht, dass du auf das Chaos deiner falschen Entscheidungen schaust. Ich möchte, dass du die Chance siehst, dein Herz zu erkennen. And I see the Lord is right there standing around you. Und ich sehe, der Herr ist direkt bei dir und steht um dich herum. With big, wide open arms. Mit großen, weit geöffneten Armen. But he doesn't move. Aber er bewegt sich nicht. Because he's not going to force you. Denn er wird dich nicht zwingen. But he's waiting to you for you to step out of your fears and fall into his arms of love. Sondern er wartet, dass du aus deinen Ängsten heraustrittst und in seine Arme der Liebe fällst. And I I see very specifically. Und ich sehe ganz spezifisch, that you have even prayed this prayer. Dass du sogar dieses Gebet gebetet hast. Lord, if you provide and open another door for me, then I will change this. Herr, wenn du mich versorgst und mir eine andere Türe öffnest, dann werde ich das verändern. Open another door for me. Abri outra porta para mim, eu vou mudar. But the Lord said, no. Aber der Herr sagt, nein. Because then you would not trust me. Denn dann würdest du mir nicht vertrauen. Then you would trust the circumstance and the open door and not me. Dann würdest du den Umständen und der offenen Tür vertrauen und nicht mir. Deshalb sagt der Herr, zuerst musst du von deinen Ängsten weggehen und mir vertrauen, dann wird sich die Tür öffnen. Und wenn du in meine Arme fällst und all diese Ängste loslässt, wird dich die tiefe Liebe des Vaters freisetzen. And I even hear God say, und ich höre sogar, wie Gott sagt, you have a deep feeling in your heart that you have been destined to be ridiculously prosperous. Du hast das tiefe Gefühl in deinem Herzen, dass du dazu bestimmt bist, extrem wohlhabend zu sein. Ridiculously prosperous. And the Father says, this is true. Und der Vater sagt, das stimmt. This is my desire for you. Das ist meine Sehnsucht für dich. Now you have to confront your own heart. Aber nun musst du dein eigenes Herz konfrontieren. And your fears are lying to you. Und deine Ängste lügen dich an. My love speaks the truth to you. Meine Liebe sagt dir die Wahrheit. I see an incredible release of prosperity over the people of God. Ich sehe eine unwahrscheinlich große Freisetzung von Wohlstand über dem Volk Gottes. I see God setting his own children free from wrong heart attitudes regarding finances. Ich sehe, wie Gott seine eigenen Kinder freisetzt von falschen Herzeinstellungen über Finanzen. So that his people can be prosperous and free from the love of money. Damit sein Volk wohlhabend und gleichzeitig frei von der Liebe zum Geld sein kann. There you go. Wow. Amazing. Ich habe ein Wort für eine Frau in ihren 40ern. I have a word for a woman in her 40s. In letzter Zeit waren all deine Träume falsch und du hast keine Hoffnung für deine Zukunft mehr. Du arbeitest hart, sparst, aber du hast nie Geld für irgendetwas. Es ist fast so, als ob da ein tiefes Loch wäre und sämtliches Geld geht in dieses Loch. Und du hast sogar deine Hoffnung verloren, die du immer hattest, dass du heiraten wirst. Und du hattest immer diese Hoffnungen und Träume, aber sie sind nie sichtbar geworden. Aber ich höre, wie der Herr dich bittet, ihm zu erlauben, dir bei allem zu helfen. Du hast alles auf deine Weise versucht, deshalb haben die Dinge nicht funktioniert. Du musst wirklich vertrauen, dass er dir die Worte gegeben hat und dass er derjenige ist, der sie erfüllen wird. In letzter Zeit hast du körperlich so hart gearbeitet, dass du sogar Schmerzen in deinem Arm, deiner Schulter spürst. You've worked physically so hard that you even feel a pain in your arm, in your shoulder. Und die Dinge passieren nicht. And the things are not happening. Und ich höre, wie der Herr sagt, der Moment ist gekommen, in dem du ihm in deinem Leben vertrauen musst. Er ist dein Versorger. He is your provider. Und Jesus ist dein Bräutigam. And Jesus is your bridegroom. Du musst Freude darin entdecken, die Freude daran, dass Jesus dein Bräutigam ist. Jesus. You have to find joy in this, like joy that Jesus is your bridegroom. Und nur dann wirst du bereit sein, um tatsächlich in deine Beziehung hineinzukommen. Only then will you be ready that you can actually go into a relationship. Das ist fast so, als ob deine körperliche Reife, also dein Alter und die wahre Reife nicht wirklich zusammenpassen. Physical maturity and the maturity the maturity of the physical age and your actual maturity, they're not actually matching. Aber ich höre, wie der Herr sagt, ich gebe dir die Reife, alles, was du brauchst, um die nächsten Schritte in deinem Leben zu machen. But here the Lord saying, he's going to give you the maturity, everything you need, so that you can make the next steps in your life. Don't Ich sehe Wohlstand. I see prosperity. Liebe. I see love. Ich sehe eine Familie, die immer schon ein Traum war. I see a family that's always been your dream. Aber das wird nur passieren, wenn du im Herrn ruhen kannst und aufhörst, gemäß deiner eigenen Wünsche zu handeln. But this will only happen when you can rest in the Lord and stop acting according to your own desires. Wow, that's beautiful. Wow, das ist wunderschön. Somebody has twisted his ankle. Jemand hat sich den Knöchel verstaucht. And when you twisted your ankle, you actually really hurt it bad. Und als du dir den Knöchel verstaucht hast, hast du dabei auch deinen Rücken verletzt. You've tried to recover by yourself, but it didn't get better. Und du hast selbst versucht, wieder gesund zu werden, aber es ist nicht besser geworden. So it's a little bit better, but it always gets worse again. Es ist zwar ein bisschen besser, aber es wird immer wieder schlimmer. Especially when the weather changes, you suffer a lot. Und besonders, wenn sich das Wetter ändert, leidest du sehr. And I see the Holy Spirit removing all of the inflammation from your ankle. Und ich sehe, dass der Heilige Geist alle Entzündungen aus deinem Knöchel wegnimmt. To make your ankle so strong that you can actually jump and run right now. Er macht deine Knöchel wieder so stark, dass du sogar rennen und hüpfen kannst. Jetzt, sofort. So I'm gonna pray for you. Deshalb bete ich für dich. And then I want you to do this. Und dann möchte ich, dass du Folgendes tust. I want you to make a test. Ich möchte, dass du einen Test machst. Put pressure on your ankle. Übe Druck auf deinen Knöchel aus. And jump. Und springe. And then, when there is no more pain, when you're completely healed. Und dann, wenn kein Schmerz mehr da ist und du vollkommen geheilt bist, möchte ich, dass du in die Kommentare schreibst, geheilt, nur das eine Wort. Nur wenn der Schmerz ganz weg ist und du vollkommen geheilt bist. Also, Heiliger Geist, wir danken dir so sehr. God anointed Jesus of Nazareth. Gott hat Jesus von Nazareth gesalbt. With the Holy Spirit and power. Mit dem Heiligen Geist in Kraft. Walked around. Er ging umher. Coming over there. And healed everybody. Und heilte jeden. Who was oppressed by the devil. Der vom Teufel unterdrückt war. So I command every spirit of infirmity to take your hands off these ankles. Ich befehle jedem Geist der Krankheit, ihre Hand von diesen Knöcheln zu nehmen. I command the ankle that has been injured to be healed. Ich befehle dem Knöchel, der verletzt wurde, geheilt zu sein. Que está doente, seja curado. I command the inflammation in the ligaments and tendons to go. Ich befehle der Entzündung in den Sehnen und Bändern zu gehen. Saia agora. Pain go. Schmerz gehe. Saia dor. Be healed now. Sei geheilt jetzt. Agora. Right now. In diesem Moment. Thank you, Jesus, for new ankles. Okay. Danke, Jesus, für neue Knöchel. Go ahead and test your ankle now. Also überprüf jetzt deinen Knöchel. Put pressure on it. Gib Gewicht auf ihn. And if you can jump, if you can put pressure on, there's no more pain, just write in the comments healed. Und wenn du ihn belasten kannst und wenn du hüpfen kannst und du keine Schmerzen mehr hast, dann schreib einfach in die Kommentare geheilt. I think their parents, I'm not sure if it's a father, the mother's from. I'm not sure. Ich sehe auch, ich denke, es sind Eltern, ein Vater oder eine Mutter, ich bin mir nicht sicher. But anyhow, I see people that have a very specific, it's a teenage kid. Aber egal, ich sehe Personen, das ist sehr spezifisch, sie haben einen Teenager. And that teenage kid has caused you so much pain. Und dieses Kind hat euch so viele Schmerzen bereitet. I mean, so much trouble. So viele Probleme. You've talked. Ihr habt gesprochen. So, you've prayed. Ihr habt gebetet. All the people are healed here. Somebody's healed. Ah, jemand wurde geheilt. Ich sehe es hier. Ihr habt gebetet. And I see specifically one parent, you even fasted. Und dann sehe ich besonders einen Elternteil, du hast sogar gefastet. And you don't know anymore what to do with your teenage child. Und du weißt nicht mehr, was du mit deinem Teenager machen sollst. It's like you've come to the limit. Du bist an deine Grenzen gekommen. And the teenage child has actually talked to you and said, und der Teenager hat sogar mit dir gesprochen und gesagt, I hate God, ich hasse Gott. And this hurt you very deeply. Und das hat dich sehr geschmerzt. I mean, so much. So sehr. But the Lord said, don't worry, I'm not upset by that. Aber der Herr sagt, keine Sorge, ich bin nicht böse deswegen. So trist von ihr. I love your child so much. Ich liebe dein Kind so sehr. But when the child said to you, I hate God, it really upset you. Aber als dein Kind zu dir gesagt hat, ich hasse Gott, hat dich das wirklich wütend gemacht. It didn't upset you because you were worried about God. It upset you because you yourself took it personal. Es hat dich nicht verärgert, weil du dir Sorgen um Gott gemacht hast. Es hat dich verärgert, weil du es persönlich genommen hast. Because you felt that your beliefs and your faith and how you tried to raise the child was attacked. Denn du hast empfunden, dass dein Glaube und deine Art, wie du dein Kind erzogen hast, angegriffen werden. Ich The Lord said, let it go. Der Herr sagt, lass es los. Because I am not upset. I love your child. Denn ich bin nicht wütend. Ich liebe dein Kind. And then the other thing that really upset you. Und das andere, was dich wirklich verärgert hat, is that your child said, ist, dass dein Kind gesagt hat, I want to be gay. Ich möchte schwul sein. And the child has friends that encourage the child in that kind of a lifestyle. Yes. Und das Kind hat Freunde, die es zu so einem Lebensstil ermutigen. And the whole world collapsed. Und deine ganze Welt ist zusammengebrochen. Good example, the Lord said, der Herr sagt, ich werde dich bitten, etwas zu tun, das extrem schwer für dich ist. Ich werde dein Kind bedingungslos lieben, auch wenn dein Kind im Moment so zornig ist. Aber ich möchte, dass du gleichzeitig den Internetzugang deines Kindes beschränkst. Denn der Teufel hat das Internet benutzt, um das Leben deines Kindes zu zerstören. Look what somebody's writing. Schau, was jemand schreibt. Siehst du das? Ja, ich bin geheilt. Ich spüre keinen Schmerz mehr. Não sinto mais nenhuma dor. Since last December, seit letzten Dezember hatte diese Person Schmerzen in ihrem Knöchel. Now it, she feels nothing more. Nun spürt sie nichts mehr. Yay, da ist Jesus, yeah. Is beautiful. Yay, Jesus ist wunderschön. So wonderful. So herrlich. Your turn. Jetzt bist du dran. Okay. Ich habe auch ein prophetisches Wort für ein Ehepaar, das Probleme mit ihrem Kind einer Tochter hat. I have a prophetic word also for a couple that has a problem with their child, with their daughter. Sie machen sich große Sorgen um ihre Tochter, weil sie in den letzten Monaten eine Essstörung entwickelt hat. Oh. Is anybody okay? Disturb alimentar, she's not eating properly. Sorry. Yeah, of course. And yeah, of course. I see a couple that's very concerned about her daughter, and in the last meses or in the last month, she developed an eating disorder. Sie wird jeden Tag dünner und kränker und ihr seht keinen Ausweg. And she's every day she gets skinnier and she gets sicker and you can't see a way out. Und weil eure Tochter immer kränker wird, fühlt ihr euch so eingeschränkt, weil ihr nichts mehr machen könnt. And because your daughter gets sicker all the time, you feel so restricted, like you can't do anything anymore. Ihr habt die Intimität miteinander verloren. Ihr habt die Liebe und Freundlichkeit und Fürsorge füreinander aufgegeben. You've lost the intimacy with one another. You've lost the love and kindness and care for one another. Und ihr als Paar habt eure eigene Grenze erreicht und angefangen daran zu zweifeln, dass Gott sich wirklich für euch interessiert und für euch sorgt. Your own limit, and you begin to doubt whether God really cares about you and he actually takes care of you. Aber ich höre den Herrn sagen, das ist nicht der Augenblick, in dem ihr solche Zweifel haben solltet. But I hear the Lord saying, this is not the moment where you should have that kind of a doubt. Sie geht gerade durch eine sehr schwierige Phase und ja, die Situation ist sehr kompliziert. She is passing through a very difficult moment and yes, your situation is very complicated. Der Herr sagt, in diesem Moment müsst ihr als Ehepaar wieder zusammenkommen und die Intimität wieder entwickeln, die ihr hattet. In this moment you as a couple need to come back together again and go back to the intimacy that you had. Hört auf zu streiten. Stop the fight. Und fangt an, wieder den Herrn zu suchen, denn ihr habt das nicht getan. In dem Moment, in dem ihr das tut, wenn ihr gemeinsam den Herrn sucht und in echter Gemeinschaft lebt, werdet ihr die Dinge sehr viel klarer sehen und nur dann seid ihr fähig, ihr zu helfen. Und ich sehe, dass dies schnell vorübergeht. And I see that your daughter is going to, this is going to pass very soon. Eure Tochter wird stark werden. She's going to be stronger. Sie wird den Herrn auf sehr intime Weise kennen. She's going to know the Lord in a very intimate way. Und sie wird sehr stark von Gott gebraucht werden. And she's going to be very much used by God. Aber in diesem Augenblick braucht sie euch als Familie. But at this moment she needs you as a family. Nicht nur, dass ihr beide als Paar wieder vereint seid, sondern sucht den Herrn so, wie ihr das früher gemacht habt. Denn der Herr hat euch bereits einen Ausweg gezeigt, wie ihr das lösen könnt, aber ihr habt ihn nicht gesehen, weil ihr so durcheinander seid. Shown you a way out how to resolve this, but you have not seen it because you're in such a mess. Denn ihr beide streitet den ganzen Tag und das Einzige, was ihr sehen könnt, ist diese Verwirrung und den Streit. Like you're fighting all day long as a couple and the only thing you can see is this confusion of the fight. Ihr müsst euch also verändern, denn das Einzige, was ihr jetzt sehen könnt, ist das Durcheinander um euch herum. So you have to change in order you can see, because the only thing you can see is the mess around you. And also the Lord spoke to me about their little daughter too. Und der Herr sprach auch zu mir über diese Tochter. And here's what the Lord is saying. Und er sagte Folgendes. I have actually created her to be a prophetic voice. Ich habe sie eigentlich geschaffen, um eine prophetische Stimme zu sein. Eu criei ela para que ela seja uma voz profética. And because that's how I created her. Und weil ich sie so geschaffen habe, she's extremely sensitive. Ist sie extrem sensibel. And she feels things very deeply. Und sie empfindet Dinge sehr tief. And her eating disorder is no other reason but her own sensibility. Und ihre Essstörung hat keinen anderen Grund als ihre eigene Sensibilität. Além da sensibilidade dela. And the more you've confronted her about this, the more deeply she got wounded. Und je mehr ihr sie deswegen konfrontiert habt, desto tiefer wurde sie verwundet. And I feel the Lord saying, I understand that you confronted her because you cared for her. Und ich empfinde, dass der Herr sagt, ich verstehe, dass ihr sie konfrontiert habt, denn ihr kümmert euch um sie. But it only caused deeper pain in her own heart. Aber es hat nur tiefere Schmerzen in ihrem Herzen verursacht. Und je tiefer der Schmerz war, desto mehr hat sie sich vor der Lösung verschlossen. Ihr Herz ist also so aufgewühlt, so verwirrt, weil ich sie gerufen habe, eine prophetische Stimme zu sein. In diesem Moment braucht sie Jesus und Liebe. In diesem Augenblick braucht sie Jesus und Liebe. So love her. Also liebt sie. And I understand that her sensibility is the real cause of that problem. Und versteht, dass ihre Sensibilität die eigentliche Ursache dieses Problems ist. Sensibility is a gift of God. Aber ihre Sensibilität ist eine Gabe Gottes. So let her feel the love of God through you guys. Deshalb lasst sie die Liebe Gottes durch euch spüren, Leute. And she will walk out of the eating disorder and be a prophetic voice. Und sie wird aus dieser Essstörung heraustreten und eine prophetische Stimme sein. Sie ist eine voz profética. Look how beautiful. Look at the days. Schau, wie herrlich. Schau auf Thais. Okay, go ahead and read it, Lucky. Schau mal, sie sagt, ich habe meinen Knöchel letztes Jahr im Dezember vertreten und jeden Tag hatte ich Schmerzen. Ich hatte sogar Physiotherapie, aber es half nicht. Heute habe ich dieses prophetische Wort empfangen. Ich bin aufgestanden, bin gesprungen und ich spüre keinen Schmerz mehr. Ja, Jesus. Wunderschön. I even did physiotherapy, but it did not help. Today I received this prophetic word. I stood up, I jumped, and I feel no more pain. Wow. Yay, Jesus! Beautiful. Okay. Anyhow, I see a whole number of people. This is not for one person. Ich sehe eine ganze Reihe Menschen. Das ist nicht nur für eine Person. Aber eine Person ist spezifisch. But I see a whole group of people. Ich sehe eine ganze Gruppe Menschen. And they all walk in deep, deep, deep confusion. Und sie leben alle in großer Verwirrung. And in this very deep confusion, they don't know anymore where to go. Und in dieser riesigen Verwirrung wissen sie nicht mehr, wo sie hingehen sollen. And because you're all so confused, you've just distanced yourself from other people. Und weil ihr alle so verwirrt seid, habt ihr euch von anderen Menschen distanziert. And now you've distanced yourself from Christians. Und jetzt habt ihr euch auch von Christen distanziert. No, you've distanced yourself from friends. Ihr habt euch von Freunden distanziert. You've distanced and isolated yourself from the church. Ihr habt euch von der Gemeinde distanziert und isoliert. And the more you distance yourself, the more isolated and lonely you guys feel. Und je mehr ihr euch distanziert und isoliert, desto einsamer fühlt ihr euch. And the more confusion has entered your heart. Und umso mehr Verwirrung ist in euer Herz gekommen. It's like you're in a fog and you're very thick fog and you cannot see very far. Es ist, als ob du in einem Nebel wärst, in einem ganz dicken Nebel und du kannst nicht sehr weit sehen. So because you've not been seeing very far and only saw confusion. Und weil du nicht sehen, weit sehen kannst und nur Verwirrung siehst, you made several wrong decisions. Hast du mehrere falsche Entscheidungen getroffen. I see several people that have actually gotten into relationships with other people. Ich sehe mehrere Menschen, die Beziehungen mit anderen Menschen eingegangen sind, that have only caused mess. Die nur Chaos angerichtet haben. I literally see one person. Ich sehe insbesondere eine Person, that has written in her heart, decided in her heart to divorce. Die sich in ihrem Herzen entschieden hat, sich scheiden zu lassen. And this person is trying to convince herself and everybody around herself that when she's divorced, she's happier. Und diese Person versucht sich und alle um sich herum davon zu überzeugen, dass sie glücklicher sein wird, wenn sie geschieden ist. But the Lord is saying, you're going to be way more miserable. Aber der Herr sagt, es wird dir viel schlechter gehen. Cada vez mais miserável, mais triste. Because you're making this decision in the confusion of your heart. Denn du triffst diese Entscheidung aus der Verwirrung deines Herzens. So the Lord is saying, der Herr sagt also, you have to first of all repent for isolating yourself. This was never my desire for you. Du musst zuerst einmal Buße tun, dass du dich selbst isoliert hast. Das war niemals mein Wunsch für dich. Then you need to let go of having judged other people who have offended you. Dann musst du aufhören, andere Menschen zu verurteilen, die dich beleidigt haben. I see so many people that offended at pastors, at leaders, at Christians, and so many other people. Ich sehe so viele Menschen, die beleidigt sind wegen Pastoren, Leitern und so vielen anderen Menschen. And the Lord is saying, und der Herr sagt, if you don't let go of your offense, you will never walk out of your confusion. Wenn du die Beleidigung nicht loslässt, wirst du niemals aus deiner Verwirrung herauskommen. I see the fog that you're in. Ich sehe, dass der Nebel, in dem du bist, is not from the devil, nicht vom Teufel ist. Comes out of your own offended heart. Er kommt aus deinem eigenen gekränkten Herz. And you try to find clarity, und du versuchst, Klarheit zu finden, but you couldn't find it. Aber du findest sie nicht. Because wherever you go, the fog also goes. Weil der Nebel überall dorthin geht, wo du hingehst. It comes from the offense of your own heart. Denn er kommt aus der Kränkung deines Herzens. So Lord is asking to humble yourself. Deshalb bittet der Herr dich, dich zu demütigen. Let go of the offense. Lass die Kränkung los. Reconcile. Versöhne dich. Vergib. Und du wirst die Freude finden, nach der dein Herz sich sehnt. Viviana, ich werde keine Wegweisung für dich prophezeien. Ich möchte noch etwas anfügen für diese bestimmte Person, die über Scheidung nachdenkt. Ich sehe, dass in den nächsten 6 Monaten einige entscheidende Momente in deinem Leben sind. Wow, I see this person very clearly, no? Yeah. I see that in the next 6 months they are decisive moments in your life. Jetzt wirst du wirklich die Einstellung in deinem Herzen verändern. From now you will already begin to change the attitude of your heart. Und dadurch werden sich all deine Beziehungen verändern. And with that, all of your relationships are going to change. Denn durch den Nebel, in dem du warst, hat sich deine Wahrnehmung von den Menschen verändert. Ela tem alterado a forma como as pessoas, você vê as pessoas. Because the way you've seen the people, because of the fog that you were in, it actually changed the form you saw the people. Es gibt Menschen in deinem Leben, die in Wirklichkeit Geschenke Gottes sind, um dir zu helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Aber du kannst das nicht sehen. There are people who are in your life, they're actually gifts of God to help you go in the right direction, but you cannot even see that. Denn durch all diese Verwirrung, durch all diesen Nebel, in dem du bist, hast du jetzt Zorn über ihrem Leben ausgeschüttet. But because of all this confusion, because of all of this fog that you're in, you've actually have poured out anger upon this life. Und die Wahrheit ist, du hättest Liebe über diesen Personen ausschütten sollen, denn in dir ist sehr viel Liebe. The truth is, you should have released love towards these people because inside of you is a lot of love. Also nimm das sehr ernst und demütige dich in den nächsten Schritten und du wirst die Dinge sehr klar sehen. Der Herr sagt ganz deutlich, wenn du das tust, wirst du sehen, dass in den nächsten 6 Monaten eine starke Beschleunigung in dein Leben kommt. And the Lord is saying very clearly, if you do this, you will see that the next 6 months are going to be months of acceleration in your life. Yeah. Wow. Viviane, listen. Viviana, hör zu. I have to, because I love you, I'm going to speak to you personally. Weil ich dich liebe, spreche ich zu dir persönlich. I am not going to give you a prophetic word for direction. Ich werde dir kein prophetisches Wort als Wegweisung geben. I tell you why. Ich sage dir warum. If I would do this, I would sin. Wenn ich das tue, würde ich sündigen. Because only God can give direction to his children. Denn nur Gott kann seinen Kindern Wegweisung geben. I cannot take the place of God. Ich kann nicht den Platz von Gott einnehmen. The moment I prophesy direction in your life, in dem Moment, in dem ich Wegweisung in dein Leben prophezeien würde, direction. A direção na sua vida, desculpa. I'm actually putting you in a direction which I cannot do. Würde ich dich in Wirklichkeit in eine Richtung schieben, was ich nicht tun darf. Only God can do this. Nur Gott kann das tun. So devil manipulates, God leads. Der Teufel manipuliert, Gott leitet. Deus lidera, direção. So we have to learn, deshalb müssen wir lernen, that any prophet that you go after to get direction from your life, if he does that, he's sinning. Dass jeder Prophet, den du bittest, dir Wegweisung für dein Leben zu geben, wenn er das tut, dann sündigt er. E ele fizer isso, na verdade, ele está pecando. So I'm not going to do that. Ich werde das nicht tun. So you have to ask the Holy Spirit for direction, and if he doesn't tell you, du musst den Heiligen Geist um Richtungsweisung bitten, und wenn er es dir nicht sagt, then you have to take responsibility for your life and make a good, healthy decision. Dann musst du die Verantwortung für dein Leben übernehmen und eine gute, gesunde Entscheidung treffen. I am not your people's Paichi Santo. Ich bin nicht euer heiliger Guru. Never will be. Und werde es nie werden, niemals. Never take the place of Jesus. Ich werde nie den Platz von Jesus einnehmen. The place of the Holy Spirit. Und auch nicht den Platz des Heiligen Geistes. All right, people. We have 4 more minutes. Or we can go a little over if you want to. Okay, Leute, wir haben noch 4 Minuten, aber wir können auch noch länger machen, wenn ihr wollt. Ich habe viel Spaß. I think we have to do that more. Ich denke, wir müssen das öfter machen. Aber das Problem ist, in den nächsten 3 Wochen wird gar kein Live stattfinden. We have to get ready for our intense school of the prophetic. Denn wir müssen uns auf unsere intensive Schule des Prophetischen vorbereiten, where we will be away for 15 days and don't connect to the internet. In der wir 15 Tage lang weg sind und keine Internetverbindung haben werden. Oh, Holy Spirit, we thank you. You're so beautiful and so kind. Oh, Heiliger Geist, wir danken dir. Du bist so wunderbar und so freundlich. I see that the Lord is going to challenge a lot of people over the next few weeks. Ich sehe, dass der Herr viele Leute in den nächsten 2 Wochen herausfordern wird. I mean, it's almost like the Lord is coming to his children and he's going to really challenge them. Es ist fast so, als ob der Herr zu seinen Kindern kommt und sie wirklich herausfordert. And the challenge will be, are you going to trust me or are you going to trust in yourself? Die Herausforderung wird sein, vertraust du mir oder vertraust du auf dich selbst? Ich sehe, wie viele Menschen an einer Kreuzung stehen. Wo sie eine Entscheidung treffen müssen, vertraue ich auf Gott, was beängstigend aussieht? Or do I trust in what I can do, which feels safer? Oder vertraue ich auf das, was ich tun kann, was sich sicherer anfühlt? But the Lord is saying, it's the scary road that's the road to victory. Aber der Herr sagt, die furchteinflößende Straße ist der Weg zum Sieg. Die Straße ist wirklich furchteinflößend. Leva ao lugar assustador é onde está a vitória. So the Lord is, literally, I see thousands of people all over the world. Ich sehe buchstäblich tausende Menschen auf der ganzen Welt. Das ist also ein prophetisches Wort, das Gott zu all seinen Kindern auf der Welt sagt. Der Herr sagt, ich werde meine Kinder an eine Kreuzung bringen. Because in the future, unless you learn to completely trust in the Lord, denn wenn du in der Zukunft nicht gelernt hast, komplett auf den Herrn zu vertrauen, you will be in a lot of trouble. Wirst du viele Probleme haben. So over the next few weeks and months, das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten, all over the world, the children of God, werden die Kinder Gottes überall auf der Welt, are going to come to crossroad because God is taking them to that crossroad. An eine Kreuzung kommen, weil Gott sie dorthin führt. Einige werden sogar wütend werden, weil Gott sie an diese Kreuzung bringt. Diese werden leider falsche Entscheidungen treffen und auf sich selbst vertrauen. Und sie verstehen nicht, dass Gott sie an diese Kreuzung gebracht hat, weil er sie liebt. Und sie verstehen überhaupt nicht, dass Gott sie an diese Kreuzung geführt hat, weil er sie liebt. So they will make the decision to continue to trust themselves, to trust other people. Deshalb treffen sie die Entscheidung, weiterhin auf sich zu vertrauen und auf andere Menschen. Trust in the circumstances. Und auf Umstände. But those who have wise ears to hear and wise hearts. Aber diejenigen, die weise Ohren haben, die hören und weise Herzen, they will understand that the crossroad is a place where the loving Father took them to. Sie werden verstehen, dass der liebende Vater sie an diese Kreuzung gebracht hat. And they will choose the path that is scary. Und sie werden den Pfad wählen, der furchterregend ist. It's like they're in this boat of security and Father says, get out. Es ist wie in diesem Boot der Sicherheit, wenn der Vater sagt, steig aus. No barco da segurança. É como se eles estivessem no barco da segurança e o Senhor fala para eles, pule para fora. But outside is storm. Aber außerhalb ist ein Sturm. Tem uma tempestade. Outside is a lot of wind. Außerhalb ist viel Wind. Fora, tem vento muito forte. So I see a lot of people standing at the crossroad and standing inside of the boat. Ich sehe viele Menschen, die an der Kreuzung stehen und sie stehen im Boot. Sind dentro do barco. And they're looking. Und sie schauen. Olhando. Outside it's scary, inside it's safe. Draußen ist es furchterregend, innen ist es sicher. De dentro é seguro. And I see some of them jumping out. Und ich sehe, wie einige hinausspringen. Logo pra fora. Trusting God 100%. Sie vertrauen Gott 100%ig. 100%. And as they jump. Und während sie springen, suddenly everything changes and the storm and the wind just disappears. Verändert sich plötzlich alles und der Wind und der Sturm verschwinden einfach. Tempestade e o vento desaparecem. And they walk in total calmness and victory. Und sie gehen in vollkommener Gelassenheit und im Sieg. But I see others remaining inside of the boat because they think that's the safer place. Aber ich sehe andere, die im Boot bleiben, weil sie denken, das ist der sicherere Ort. And then I see this boat continues to go. Und dann sehe ich, wie das Boot weiterfährt. And it's going to flip over by the wind and by the storm. Und es kippt um durch den Wind und den Sturm. Por causa do vento e da tempestade. And I see a lot of people drowning. Und ich sehe, wie viele Menschen ertrinken. So God is saying, when you are at the crossroad of decision. Gott sagt also, wenn du an der Kreuzung der Entscheidung stehst. So, trust me 100%. Dann vertrau mir 100%ig. And step into what looks scary. Und tritt in das ein, was furchterregend aussieht. Or stay in what looks secure, but it's not really secure. Oder bleib in dem, was sicher aussieht, aber es ist nicht wirklich sicher. Say, don't start to think and rationalize. Der Herr sagt, fang nicht an, logisch zu denken. Não comece a pensar e racionalizar. Because those who will remain in the boat. Denn die, das tun, werden im Boot bleiben. Ficar dentro do barco. But those who will say, God, I decide to trust you, they will jump. Aber die sagen, Gott, ich entscheide mich, dir zu vertrauen, werden springen. And then they will walk into great victory. Und dann werden sie in große Siege hineingehen. Alright, this was my last word. I will give Gracie one more and then we will go. Okay, das war mein letztes Wort. Ich werde Gracie noch eins geben und dann werden wir gehen. I have a woman for ich habe ein Wort für eine Frau, die schon lange verheiratet ist. For a long time. Und diese Frau ist so erschöpft und so müde, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lässt. Sie hat offensichtlich nicht einmal einen rationalen Grund, um das zu tun. Und ich sehe, wie der Herr eine Schublade aufmacht und alle Träume herauszieht, die du und dein Ehemann gemeinsam hattet. And I see the Lord is opening a drawer and he's pulling out all of the dreams that you and your husband had together. Und ich höre, wie der Herr sagt, du sollst deinen Ehemann genauso anschauen, wie du ihn vor einigen Jahren angeschaut hast. The Lord is saying you should look at your husband the same way that you looked at him some years ago. Bei all der Müdigkeit und Erschöpfung, die du spürst und auch das mangelnde Verlangen nach ihm, dabei geht es nicht wirklich um ihn. And you know the lack of desire for him, it's not really about him. Die Wahrheit ist, dass du hormonelle Probleme hast und du musst zum Arzt gehen, um das zu klären. The truth is that you have got some hormonal problems and you need to go to the doctor to have it fixed. Oder du gehst zurück zu dem Punkt, als du dem Herrn wirklich vertraut hast und wusstest, dass er derjenige ist, der dich heilt. Du hast also zwei Entscheidungen und Möglichkeiten. Die eine ist eine rationale und die andere ist die, von der du weißt, dass es die richtige Entscheidung ist. Die Wahrheit ist, das Problem ist nicht dein Ehemann. Das Problem, das du spürst und entwickelt hast, sind in Wirklichkeit deine Hormone. Developed is actually with your hormones. Er ist derselbe Ehemann, er liebt dich immer noch sehr. He's the same husband, he still loves you a lot. Und in dem Moment, in dem du ihm vertraust, ist er derjenige, der diese Träume wieder für dich öffnet und der dich heilen wird. And the moment you trust him, he is the one who will open these dreams again for you and he is the one who will heal. Und ich sehe, dass du und dein Ehemann viele Dinge für den Herrn tun, wie ihr immer geträumt habt. You and your husband are going to do a lot of things for the Lord like you've always dreamed. Guys, listen. Leute, hört zu. Awesome. I am happy. Ich bin glücklich. Yes. Well, I'm always happy. Yes. Aber ich bin immer glücklich. Yesterday I celebrated 36 years with my beautiful woman. Gestern habe ich 36 Jahre mit meiner wunderschönen Frau gefeiert. Esposa linda. Gracie is back. Gracie ist zurück. Oh, and Gracie is one of Debbie's best friends. Und Gracie ist eine von Debbies besten Freundinnen. Debbie likes Gracie so much. Debbie mag Gracie so sehr. So Debbie has her wonderful friend back. Also hat Debbie ihre wunderbare Freundin zurück. We have Gracie back. Everybody in the house loves Gracie. Wir haben Gracie zurück. Jeder im Haus liebt Gracie. You guys have Gracie back. Ihr habt Gracie auch zurück. And we can serve you prophetically. Und wir können euch prophetisch dienen. It's been an incredible honor and pleasure to serve you here this morning. Es war eine unwahrscheinlich große Ehre und Freude, euch heute Morgen hier zu dienen. We have kind people who support us with badges. Danke an all die lieben Menschen, die uns mit Badges unterstützen. Morgen wird Daniel wieder mit mir hier sein. And remember, und erinnert euch, Friday night from 7 o'clock on, am Freitagabend von 19 Uhr an and then Saturday the whole day. Und dann am Samstag den ganzen Tag über in Goiânia, and we have a conference there. Werde ich in Goiânia sein und wir haben dort eine Konferenz. No spots, es gibt keine Plätze mehr. Aber wer nicht dort sein kann, kann uns live auf YouTube sehen. I'm going to teach. Ich werde lehren. Debbie's going to be with me, Clayton and Daniel too. Debbie wird bei mir sein, Daniel und Clayton auch. And I have a whole team of students of the prophetic and supernatural. Und ich habe ein ganzes Team von der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen mit mir. They are going to prophesy and release healings and miracles. Yes. Und sie werden Prophezeiung und Heilung und Wunder freisetzen. So, subscribe to the YouTube channel and turn on the notification, then you will be notified when we actually go live. Also meldet euch auf YouTube an und schaltet die Benachrichtigung an, dann erhaltet ihr eine Nachricht, wann wir tatsächlich live gehen. Somebody's asking, when will be the next EPS? Jemand fragt, wann das nächste EPS ist. Sorry, but for you only 2024. Sorry, aber für dich erst 2024. Ja, wenn es in 2024. Because 2023 be already full. Denn 2023 ist bereits alles voll. Guys, thank you. We so love you. Leute, danke, wir lieben euch. Isn't she beautiful? Ist sie nicht wunderschön? Ist sie mein amigo. Falei, ela não é linda. Ela traduz tão bom. She translates so. Sie übersetzt so gut. She is a great competition. Sie ist eine große Konkurrenz für Daniel. No. We see you soon. Leute, wir sehen uns bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.